Maid, ach weh, mir armen Maid, vor Leid muss ich verschmachten. Ach weh, mir armen Maid, ach weh, mir armen Maid, vor Leid muss ich verschmachten. Jeder begehrt zu mir, sich zu verpflichten, zu mir, sich zu verpflichten. Jeder begehrt zu mir, sich zu verpflichten, zu mir, sich zu verpflichten. Allein will ich lieb haben, tut mich vernichten. Allein will ich lieb haben, tut mich vernichten. Ach weh, mir armen Maid, ach weh, mir armen Maid, was soll ich dann anrichten? Ach weh, mir armen Maid, ach weh, mir armen Maid, was soll ich dann anrichten?